Erster, die Leute von Ephraim und Israel lügen viel. Auch Juda ist nicht treu gegenüber dem heiligen Gott. Zweiter, Ephraim jagt dem Wind nach. Sie lügen jeden Tag und nutzen Gewalt. Sie machen Verträge mit Assyrien und bringen Öl nach Ägypten. Dritter, der Herr wird Juda bestrafen. Er wird Jakob für seine Taten bezahlen. Vierter, schon bei der Geburt betrog Jakob seinen Bruder. Als Mann kämpfte er mit Gott. Fünfter, er kämpfte mit einem Engel und gewann. Er weinte und bat um Hilfe. Gott fand ihn in Bethel und sprach dort mit ihm. Sechster, er ist der Herr, der Gott über alle Heere. Sein Name ist Jahwe. Siebter, kehre zu deinem Gott zurück. Sei liebevoll und gerecht. Warte immer auf deinen Gott. Achter, die Händler benutzen falsche Wagen. Sie betrügen die Menschen gerne. Neunter, Ephraim sagt, ich bin reich geworden. Ich habe viel Geld. Niemand findet eine Sünde bei mir. Zehnter, ich bin der Herr, dein Gott seit der Zeit in Ägypten. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen. Elfter, ich sprach oft zu den Propheten. Ich gab ihnen viele Bilder. Sie erzählten meine Geschichten. Zwölfter, die Menschen in Gilead sind böse. Sie werden sterben. Ihre Altäre werden wie Steinhaufen auf dem Feld sein. 13. Jakob floh in das Land Aram. Er arbeitete dort hart für eine Frau. Er hütete Schafe für sie. 14. Der Herr führte Israel durch einen Propheten aus Ägypten. Ein Prophet beschützte das Volk. 15. Ephraim machte Gott sehr wütend. Gott wird sie für ihre Taten bestrafen. Er gibt ihnen ihre Schande zurück.